am Montagabend. Ich bin Olli Wieland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu den Campus Charts. Wir haben wieder eine Stunde Musik für euch, unsere 11 Plätze und natürlich gibt es auch eine Menge Neuvorstellungen und wir fangen gleich an. Wir fangen an mit einer Band, die ihr vielleicht aus der Werbung kennt. Dieses Lied hier vielleicht von Chairlift. I tried to do handstands for you. I tried to do handstands for you. In der letzten Woche haben wir euch Chairlift mit ihrer aktuellen Single Crying in Public vorgestellt. Und ihr konntet abstimmen auf campuscharts.de und habt das auch getan. In dieser Woche sind sie zum ersten Mal mit dabei in den Campus Charts. Hier ist Crying in Public auf Platz Nummer 11. 11. Take all my defenses to us and throw them away. Tell me what kind of monster have I been today. But you smile and call me tough guy to the opposite effect. It's a flower in a gun and the tough guys are red. A stone, and my heart is a hollow with a space for your own, or whatever you wanna do with it. And I'm blaming all beauty upon you from the birds at my feet to the breakdancing boys and their boomboxes. Das ist Musik von Daughter in den Campus Charts. Der Titel heißt How und den haben wir euch in der letzten Woche vorgestellt als Neuvorstellung. Und ihr habt abgestimmt auf campuscharts.de und deswegen ist er in dieser Woche auf Platz 10 gelandet. Ich hoffe, ihr wisst alle, wie man abstimmt. Einfach auf campuscharts.de gehen, dann könnt ihr euch dann anmelden. Ihr könnt die einzelnen Songs vorhören und dann wählt ihr das Ganze aus. Bis Samstagnacht müsst ihr fertig sein. Und dann gibt's am Montag immer um 20 Uhr hier auf CT die neuen Campuscharts und alle Titel, die ihr gewählt habt und natürlich auch alle anderen. Zum Beispiel auch der nächste Titel, der kommt von Touring Breaks und heißt Keep Me Around in dieser Woche auf Platz Nummer 9. Hier sind die Touring Breaks. 9. Sayers did. I guess I can finally let go of all my uncertainty. All greedy birds meet their demise. Meet me in the honey of ourselves. We're one in a billion bullets of love. We'll lie helpless and happy. If heaven's the edge, what lies above? Pyramiden, kannst du einmal für mich stehen? Platz Nummer 8 in den Campus Charts auf CD das Radio, das waren Illegale Farben mit Schwarz. Was sind illegale Farben? Ich habe es mal gerade kurz nachgeguckt. Der Pegelwert eines Farbsignals, der zu einem Videoüberpegel führen kann und damit eventuell technisch nicht übertragbar ist. Wieder was gelernt, keine Ahnung, was genau. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass illegale Farben in den Campus Charts auf Platz Nummer 8 sind und passen natürlich mit dem Titel Schwarz. Jede Woche haben wir neue Musik. Auch in dieser Woche gibt es insgesamt 8 Neuvorstellungen und ich möchte euch jetzt 2 Tracks vorstellen. Neu 1. Wir haben die Comeback-Single von Underworld. Das ist die erste Veröffentlichung seit 2012. Hier ist I Exhale. Neu vor, die Comeback-Single von Underworld. Das war I Exhale. Könnt ihr abstimmen auf campuscharts.de. Und es geht weiter mit frischer, neuer Musik. Wir haben jetzt 3 Männer, die kommen aus Belgien und eigentlich passen die gar nicht zusammen, weil ja der eine kommt aus dem Pop-Bereich, der andere lebt für Jazz, der dritte, der hört gerne Rockmusik, aber trotzdem zusammen kommt was Gutes bei rum mit viel Rhythmus. Deswegen heißen sie auch The Rhythm Junks und die Single, die wir euch vorstellen, heißt Why Would I Worry? Neu 2. I've seen rockers fake and fakers rock, seen stars fall and statues drop. I've known cooks who preach and monks who walk. Love days of silence, but hated records to stop. Why would I worry? Why would I worry? I've heard truths in the streets and lies in the news. I played a lot of music and sometimes I played the blues. That's right. Red lines that I dreamt and dreamt lines that I wrote. I'd love to buy me some new, but I walk in these old shoes. Why would I worry? Why would I worry? Drove with a plastic Jesus and a shaking Elvis. And I got hit by a ghost driver who was taking a selfie. When you live in a small town, you just ought to level to deal with desperate angels and red devils. Why would I worry? Why would I worry? Why would I worry? Why would I worry? Thank you. dieses Turbostart in den Campus-Charts auf CT das Radio mit Abalonia, die erste Single aus dem gleichnamigen Album, was Ende dieser Woche erscheint. Jetzt zu ganz anderer Musik. Hier sind Yesaya mit I'm a Chemistry in der letzten Woche auf Platz 8, in dieser Woche auf Platz Nummer 5. Die Campus-Charts 5. Musik, die wir euch in der letzten Woche vorgeschlagen haben und ihr fandet sie gut. Hier sind The Last Shadow Puppets mit Bad Habits dementsprechend neu drin. Yeah. hört die Campus Charts auf CT das Radio. Neue Musik von The Last Shadow Puppets mit Bad Habits habt ihr abgestimmt auf campuscharts.de und ich hoffe, dass ihr auch bis Samstag wieder fleißig abstimmt. Zum Beispiel für diese neue Musik, The Jezebels. Die sind zu viert und kommen aus Sydney, aus Australien. Und die haben einen Song, der heißt Pleasure Drive. Und für den könnt ihr voten auf campuscharts.de für nächste Woche dann. Hier ist Pleasure Drive, The Jezebels. Jezebels mit Pleasure Drive, unsere dritte Neuvorstellung von insgesamt 8 Neuvorstellungen, die ihr abstimmen könnt auf campuscharts.de. Eine spiele ich euch noch und zwar von Adam Green. Da gefällt mir der Song ja ganz gut. Adam Green ist kein Unbekannter, deswegen nicht lang schnacken. Never Lift a Finger ist die aktuelle Single und die stellen wir euch jetzt vor. Neue 4. Things so horrible. Now you're not my oracle. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Once you were my manager, then you were my passenger. Different highs, different lies, till no soul would reshape you again. But your hold came in at a loss, and the ecstasy has worn off. Something died for all time when I saw you conspiring to never lift a finger. Wenn euch der Titel gefallen hat, Adam Green, Never Lift a Finger, abstimmen und voten für Adam Green, dann hört ihr ihn vielleicht nächste Woche nochmal. So wie die Editors, die sind in dieser Woche auf Platz Nummer 3 mit Ocean of Night. Campus Charts 3. This is a chance to transform. Oh. Radiohead mit Spectre. Wäre das der bessere Bond-Song gewesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall könnt ihr ihn kostenlos haben, denn Radiohead haben ihre abgelehnte Bond-Single verschenkt. Und die Süddeutsche sagt, ist besser. Ich halte mich da raus. Ich kann nur sagen, Radiohead, Spectre, Platz Nummer 2 in den Campus-Charts. Wir kommen zu der Nummer 1. Ja, er ist von uns gegangen, David Bowie. Er hat ein Abschlussalbum gemacht und die Single daraus wirkt so ein bisschen von der Stimmung wie ein Requiem. Man hat sich gefragt, warum ist das Album so düster und dunkel geworden? Da wusste man noch nichts von der schwerwiegenden Krankheit von David Bowie. Und im Nachhinein passt irgendwie alles zusammen, es fügt sich und man kann dieses Album ganz anders hören als vorher. Hier ist die aktuelle Nummer 1. Hier ist David Bowie mit Lazarus. Ich bin Olli Mieland. Tschüss, schönen Abend noch. 1. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Das Radio, das hörst du.